Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 6: Verschwörung der Freunde. Frodo wusste jetzt, dass ihm von den schwarzen Reitern tödliche Gefahr drohte. Um ihre Fährte zu verwischen, hatten die drei Hobbits die Oststraße verlassen und waren querfeldein durch Sümpfe und schwieriges Gelände in Richtung Krickloch gewandert. Und dennoch, oberhalb des Stockbachs, war wieder ein schwarzer Reiter aufgetaucht, schnüffelnd und suchend. Fluchtartig schlugen sie sich durchs Unterholz, durch Dornen und Gestrüpp. Und als sei dies nicht genug, bahnte sich ein neues Unheil an. Margots Hunde. Oh Gott, Freunde. Hast du schon mal Bekanntschaft mit ihnen gemacht? Ja, das kannst du mir glauben. Als ich noch ein Junge war, hatte sie auf mich gehetzt, weil er mich beim Pilzesuchen erwischte. Sie hatten den Wald verlassen und jetzt erstreckten sich weite Wiesen vor ihnen. Ein Gehöft war zu sehen und bebaute Felder. Wer seid ihr? Wo kommt der her? Guten Abend, Herr Maggot. Na, wenn das nicht der junge Herr Pippin ist. Herr Peregrin Tuck, sollte ich wohl sagen. Was für ein Glück, dass ich euch kenne. Wollte gerade meine Hunde auf euch hetzen. Es gehen nämlich merkwürdige Dinge vor. Was meint er denn? Habt ihr den finsteren Burschen nicht gesehen? Es ist noch nicht lange her, da ritt er den Weg hinauf zur Landstraße. Stellte komische Fragen, der Kerl. Aber kommt doch herein und trinkt ein Bier mit mir. Falls die Hunde uns lassen, gern, Herr Maggot. Wolf, hierher, Greif, Falco, wollt ihr wohl herkommen? Frodo Beutlin ist mein Name. So, so. Frodo Beutlin. Nun, wenn das nicht seltsamer ist als alles andere. Bald saßen sie in Maggots großer Küche und tranken sein selbstgebrautes Bier. So ein guter Trunk. Und Pippin fand sich mehr als entschädigt dafür, dass er den goldenen Barsch verpasst hatte. Frodo Beutlin, ich kenne euch. Ihr wart ein Tunichtgut in eurer Jugend. Frodo. Kurz bevor ihr kamt, ist euer Name schon einmal gefallen. Was? Was glaubt ihr, hat mich dieser schwarze Reiter gefragt? Der kam zum Tor herein, direkt bis an meine Tür. Mir gefiel sein Aussehen gar nicht. Und als die Hunde herauskamen und ihn sahen, rannten sie jaulend davon. Ich komme von drüben. Habt ihr Beutlin gesehen? Hier gibt's keine Beutlins. Geht nach Hobbingen. Da ist Beutlin nicht mehr. Weg. Ich will ihn finden. Sagt es mir, wenn er vorbeikommt. Ich komme mit Gold zurück. Nachdenklich saßen alle noch eine Weile beisammen. Später ging man zu Bett und am nächsten Morgen fuhr Maggotzi in seinem Kutschwagen zur Fähre hinunter. Es waren 5 bis 6 Meilen von Maggots Hof bis zur Fähre. Die Hobbits hatten sich warm eingepackt, spitzten aber die Ohren nach jedem Geräusch. Frodo war unruhig. Sam starrte nach vorn in den immer dichter werdenden Morgennebel. Nur Pippin war kurz vorm Einschlafen. Brrr. Du versteckst dich am besten. Ja, Herr. Leg dich nur unter den Wagen. Wir werden diesem Reiter schon heimleuchten. Sam. Er muss schon über mich wegreiten, um an den Wagen zu kommen. Sam, kannst du was sehen? Hallo? Wer immer es ist, gib Antwort! Halte die Zügel, Pippin. Ich sehe mir das mal an. Ich sehe was. Ich sehe eine dunkle Gestalt. Bauer Margot, kommen Sie zurück! Keinen Schritt näher. Was wollt ihr? Und wo wollt ihr hin? Ich bin's doch nur... Ich, Mary Brandybock, Herr Margot. Das ist Mary. Seid vorsichtig. Habt ihr Beutling gesehen? Wenn es dieser Reiter ist, mit verstellter Stimme. Kein Zweifel, es ist Mary. Mary, komm näher, damit wir dich sehen. Tatsächlich, ein kleiner Hobbit auf einem kleinen Pony. Und wir haben gezittert. Mary! Ja, natürlich. Was glaubt ihr denn? Verdammter Nebel. Ich fragte mich, wo ihr bleibt. Und dann habe ich es nicht mehr ausgehalten und bin über den Fluss gekommen. Wo habt ihr sie gefunden, Bauer Margot? In eurem Ententeich? Das werden sie dir selber erzählen. Ich muss zurück. Danke für alles, Margot. Macht's gut. Hiya! Passt gut auf euch auf! Kommt, beeilt euch! Kommt zum Fluss hinunter, Freunde! Ich habe so ein ungutes Gefühl. Sie gingen den Fährweg hinunter. Nach etwa 50 Klaftern kamen sie zu einem breiten, hölzernen Landungssteg. Ein großes, flaches Fährboot lag dort verdeut. Die weißen Poller schimmerten im Schein zweier Lampen an hohen Pfosten. Mary führte das Pony über die Planke auf das Boot und die anderen folgten. Dann stieß Mary ab und sie schwammen auf dem gemächlich fließenden Brandywein dahin. Am Ufer drüben blinkten Lichter, viele runde Fenster, gelb und rot. Es waren die Fenster vom Brandyschloss, dem alten Heim der Brandybocks, oben auf dem Bockberg. Bockland, zwischen dem Fluss und dem alten Wald gelegen, war ein dicht bevölkerter Landstrich. Das Hauptdorf war Bockenburg, eingebettet zwischen den Höhen hinter dem Brandyschloss. Die Auenländer standen sich freundschaftlich mit den Bockländern, wenn sie die auch als eigenartig empfanden, weil sie gern Boot fuhren und einige sogar schwimmen konnten. Ihr Land war ursprünglich ohne Schutz nach Osten. Aber am Rande des alten Walds hatten sie eine Hecke angelegt, den Hohen Hag. Vor Generationen angepflanzt, war er breit und hoch und ziemlich undurchlässig. Die Fähre zog langsam übers dunkle Wasser. Sam war der Einzige in der Gesellschaft, der noch niemals jenseits des Flusses gewesen war. Ihm war seltsam zumute. Sein altes Leben lag im Nebel hinter ihm, dunkle Abenteuer vor ihm. Einen flüchtigen Augenblick wünschte er, dass Herr Frodo weiterhin friedlich in Beutelsend hätte leben können. Die vier Hobbits verließen die Fähre. Mary verteute das Boot und Pippin führte schon das Pony die Böschung hinauf. Sam schaute sich um, als wollte er von Auenland Abschied nehmen. Schaut mal, seht ihr das? Was um alles in der Welt ist das? Auf dem fernen Landungssteg am jenseitigen Ufer konnten sie unter den Lampen eine Gestalt erkennen. Sie sah aus wie ein dickes, zurückgelassenes Bündel. Aber während sie hinüberblickten, schien sich das Bündel zu bewegen und hierhin und dorthin zu schwanken, als suche es den Boden ab. Dann kroch es zurück in die neblige Dunkelheit. Da ist etwas, was uns verfolgt, Mary. Frag jetzt nicht weiter. Lass uns erst hier verschwinden. Ich reite voraus. Ihr kennt ja den Weg. Es war ziemlich weit weg vom Brandyweinfluss, Frodos neues Haus in Krickloch. Als sie ankamen, hatte Merry schon eingeheizt und ein üppiges Mahl zubereitet. Frodo schaute sich um und er ertappte sich bei dem Wunsch, er wäre wirklich nur hierher gekommen, um hier friedlich zu leben. So, Vetter Frodo. Jetzt sei nicht so zugeknöpft. Ich glaube, die Zeit ist gekommen, um auszupacken. Es ist alles kein Spaß, Freunde. Ich kann es nicht länger geheim halten. Ich muss euch etwas sagen. Ich weiß nicht wie. Ich glaube, ich kann dir da helfen. Du? Indem ich es sage. Du weißt nicht, wie du uns für immer Lebewohl sagen sollst. Aber woher wisst ihr... Oh, Frodo! Lieber Frodo, hast du wirklich geglaubt, du hättest uns Sand in die Augen streuen können? Ich wollte nie... Frodo, komm, hör auf! Seit April hast du all deinen Lieblingsorten Lebewohl gesagt. Dauernd haben wir dich murmeln hören. Werde ich wohl jemals wieder in dieses Tal hinunterblicken? Und dann so zu tun, als sei dein Geld alle und dein geliebtes Beutelsend an diese Sackheimbeutlin zu verkaufen und all diese heimlichen Gespräche mit Gandalf. Ach, du lieber Himmel, redet denn das ganze Auenland über meine Abreise? Bis jetzt wissen es nur wir. Aber ich muss fort. Und es hat keinen Zweck, mich zurückzuhalten. Ich glaube, er hat es immer noch nicht verstanden. Du musst weg. Das ist klar. Und wir gehen mit. Das werdet ihr schön bleiben lassen. Nein, Merry und ich kommen mit. Sam ist ein Brachkerl und wird dem Drachen an die Kehle springen, nur um dich zu retten. Wenn er dabei nur nicht über die eigenen Füße stolpern würde. Du wirst bei deinem gefährlichen Abenteuer mehr als einen Gefährten brauchen. Das ist keine Schatzsuche. Ich fliehe vor tödlichen Gefahren. Darum haben wir auch beschlossen, mitzugehen. Wir wissen, dass mit dem Ring nicht zu spaßen ist. Mit dem Ring? Ich erzähl dir meine Geschichte. Vor ein paar Jahren ging ich zufällig hinter Bilbo die Straße entlang. Leute kamen uns entgegen. Es waren die Sackheimbeutlins, die Bilbo nicht leiden konnte. Bilbo ging etwas langsamer. Und Hokuspokus-Fidibus war plötzlich verschwunden. Ich war so verblüfft, dass ich stehen blieb. Und kaum waren die Sackheims weg, war Bilbo wieder da. Ich sah für einen Moment den Ring in seiner Hand aufblitzen. Aber wenn du unseren wichtigsten Informanten kennenlernst, krieg ich nicht unter den Tisch, Sam Gamgee. Sam? Sam? Ja, Herr. Nein. Doch, ich hab's nicht böse gemeint, Herr. Und Herr Gandalf hat auch gesagt, nimm jemanden mit, dem du vertrauen kannst. Es scheint, als könnte ich niemandem mehr vertrauen. Es kommt drauf an, was du willst. Jedenfalls, wir sind deine Freunde und wir bleiben es auch. Du kannst uns insofern vertrauen, dass wir durch dick und dünn mit dir gehen. Und du kannst uns insofern vertrauen, dass wir jedes deiner Geheimnisse bewahren. Ja. Aber du kannst uns nicht insofern vertrauen, dass wir dich einfach deinen Schwierigkeiten überlassen. Das ist die Lage. Wir gehen mit dir. Oder laufen wie die Hunde hinter dir her. Aber, Sam, ich werde nie wieder glauben, dass du schläfst, ob du schnarchst oder nicht. Ich werde dich kräftig treten, um mich zu überzeugen. Ihr hinterlistige Gaunerbande. Wenn die Gefahr nicht so groß wäre, würde ich vor Freude tanzen. Ein Hoch auf meine Gaunerbande. Ein Hoch auf den Anführer Frodo? Nein, ein Hoch auf die prachtvolle Mannschaft. Ein Hoch auf uns alle. Ja. Alles hängt nun an zwei Fragen. Wie schnell sind die Reiter hier? Und wie schnell können wir aufbrechen? Die Antwort auf die zweite Frage wüsste ich. Im Stall stehen 6 Ponys, Vorräte und Ausrüstung sind gepackt. Frodo wollte nicht die Straße nehmen, sondern Bockland durchs Nordtor der Wallhecke verlassen. das bedeutete, in den alten Wald zu gehen. Sie ritten auf Marys bereitgestellten Ponys in den Nebel und erreichten bald die von Spinnweben überzogene Hecke. Sie fanden das Tor, eine Art Pflanzentunnel, und es war ihnen unheimlich, als sie hindurchritten. Damit haben wir Ornland verlassen. Ob die Geschichten vom alten Wald wahr sind? Weiter, Freunde! Frodo, glaubst du, es gibt hier Ungeheuer und Wölfe? Ich habe gehört, die Bäume mögen keine Fremden. Alles Schauergeschichten. Es gibt schon seltsame Dinge hier. Man sagt, es gehen Pfade durch den Wald, die auf einmal verschwinden und woanders wieder auftauchen. Wir müssen jedenfalls aufpassen. Da vorne ist einer. Die Hobbits ritten jetzt auf einem schwach erkennbaren Pfad in den Wald hinein. Als sie zurückschauten, sahen sie die hohe Hecke im Nebel verschwinden. Als sie nach vorn schauten, sahen sie nur Baumstämme voller Moos und eklen, wuchernden Gewächsen. Freunde, wir dürfen einander nie aus den Augen verlieren. Hört ihr? Unheimlich. Seht doch, wie die Bäume sich verschieben. Weiter, höher! Da ist ja doch kein Pfad. Seht ihr, was habe ich gesagt? Mal ist da einer, mal ist er wieder weg, mal ist er dort, mal ist er da. Bleibt zusammen! Ich frage mich, ob es richtig war, in den alten Wald zu reiten. Nach einigem Hin und Her beschlossen sie, den irreführenden Pfad zu verlassen und sich nach Norden zu wenden. Die Oststraße musste in dieser Richtung liegen. Es konnten nicht mehr viele Meilen bis dorthin sein. Zuerst kamen sie einigermaßen schnell voran, obwohl es jedes Mal, wenn sie auf einer Lichtung die Sonne erblickten, so aussah, als seien sie merkwürdig weit nach Osten gekommen. Nach ein oder zwei Stunden hatten sie jeden Richtungssinn verloren, obwohl sie wussten, dass sie schon lange nicht mehr nach Norden ritten. Sie wurden einfach abgedrängt und folgten einer Richtung, die sie nicht gewählt hatten. Nach Osten, nach Süden, mitten hinein in den Wald und nicht heraus. Plötzlich war da eine Öffnung. Wie durch ein Tor sahen sie auf einmal die Sonne. Als sie ins Freie ritten, merkten sie, dass sie durch einen Spalt in einer Felswand gekommen waren. Vor ihnen lag eine weite, mit Gras und Schilf bestandene Ebene, und in der Ferne war ein zweiter, fast ebenso steiler Abhang zu sehen und ein langsamer, brauner Fluss. Oh Gott, wir sind falsch. Wir sind falsch, Freunde. Der Fluss da unten ist die Weidenwinde. Was du nicht sagst. Aber er hat recht. Einen anderen Fluss gibt's hier nicht. Wir sind in die falsche Richtung geritten. Da führt ein Weg am Fluss entlang. Wenn wir ihm folgen, dann müssten wir an der Ostseite des Waldes herauskommen. Was meinst du, Mary? Wenn der Weg so weit geht und uns nicht in einen Sumpf führt. Aber wenn hier niemand lebt, wer hat dann den Weg gemacht und warum? Doch bestimmt nicht uns zuliebe. Ich fange langsam an, alle Geschichten über diesen Wald zu glauben. Überall waren die Binsen und das Gras üppig und hoch. Aber sobald sie auf dem Pfad waren, ging es leichter. Den Hobbits wurde es sehr heiß. Schwärme von Fliegen und Mücken umtanzten ihre Ohren und die Nachmittagssonne brannte ihnen auf den Rücken. Schließlich kamen sie in leichten Schatten. Große graue Äste erstreckten sich über den Pfad. Sie mussten absteigen. Jeder Schritt vorwärts wurde zögernder als der vorige. Schläfrigkeit drang aus dem Boden und kroch ihnen die Beine hoch, rieselte ihnen sanft aus der Luft auf die Köpfe und in die Augen.